Jesus ist mein König. Darum geht es in dieser Predigt und ich möchte euch den Bibeltext vorlesen, der im Lukas-Evangelium steht, im 19. Kapitel. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der, der kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Jesus ist mein König. Ist das ein Gedanke, mit dem du etwas anfangen kannst? Würdest du das auch von dir selbst sagen? Ja, Jesus ist mein König. Denn genau das singen ja die ersten Jünger, als Jesus da auf seinem Esel sitzt und durch die Tore von Jerusalem reitet und einzieht. Und nicht nur die 12 Apostel, sondern ein großer, bunter Haufen ist dabei von Männern und Frauen, die Jesus nachfolgen. Und denen ist es egal, ob die morgen heiserer sein werden als ein Fußballfan nach seinem Stadionbesuch. Die singen heute so laut sie können. Und sie singen: Gelobt sei der, der kommt, der König, im Namen des Herrn. Die singen vom König. Und ich frage mich, ob das ein Bild ist, mit dem du was anfangen kannst. Oder ob es so ist, wie ich es vermute, dass wenn ich so für uns als Gemeinde 100 T-Shirts bestellen würde, mit der netten Aufschrift abgedruckt: Jesus ist mein König, dass ich vermutlich auf knapp 120 davon sitzen bleiben würde. Weil das ja ein Bild ist, das sich, denke ich, irgendwie sperrt, wo man so erstmal auf Abstand geht. Und darüber möchte ich heute predigen, über 3 Punkte, wo sich dieses Bild in mir sperrt, von Jesus als König, über 2 Dinge, die mich dennoch an diesem König faszinieren. Und ich möchte gerne eine Geschichte erzählen, in der die Steine schreien. 3 Punkte, wo sich das Bild in mir sperrt, 2 Dinge, die mich dennoch an diesem König faszinieren und eine Geschichte, in der die Steine schreien. Was sperrt sich? Das Erste. Das Bild vom König ist ja ein asymmetrisches, also ein ungleiches. Ich bin in dem Bild mit Jesus nicht auf Augenhöhe. Er ist der König und ich bin, ja was eigentlich, ich bin der Untertan. Und wir leben ja in einer Zeit und in einer Kultur, wo wir echt Aversionen haben gegen so Machtgefälle. Aus guten Gründen. Da hat sich ja auch in unserer Gesellschaft viel verändert über die letzten Jahrzehnte. Und wenn ich mir heute ein x-beliebiges Buch über gute Führung anschaue, dann wird mit ziemlicher Sicherheit da sowas drinstehen wie: Leiten Sie Menschen auf Augenhöhe, nehmen Sie Menschen mit, führen Sie partizipativ, lassen Sie nicht so den Bestimmer raushängen. Und dann sperrt sich eben ein Bild wie das des Königs. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass wir andere Bilder von Jesus eingängiger finden. Jesus als dein Freund. Jesus als dein Bruder. Ich bin mir ziemlich sicher, mit solchen Bildern hast du keine Bauchschmerzen, weil die einfach eingängig sind. Und achtet mal drauf, in der Kirche haben wir so die Eigenart, viele alte Gebete so ein bisschen zu verändern und diese ungleichen Bilder auszutauschen gegen solche Bilder auf Augenhöhe. Und auf der einen Seite, ich freue mich so, dass Jesus mein Bruder ist und dass er mein Freund ist. Und gleichzeitig fürchte ich, wir werden diese andere Dimension, diese andere Ebene der Gottesbeziehung nicht los damit, weil Jesus auch der andere ist. Der Herr, der Herrscher, der König. Und das sperrt sich, weil wir ja nicht in einer Monarchie leben, sondern in einer Demokratie. Und dann wäre es irgendwie vielleicht akzeptabel, wenn Jesus sich als Kanzlerkandidat um mein Herz bewerben würde. Aber wenn er da als König einziehen will, ja, da sperrt sich was. Das ist der erste Punkt, wo das Bild vielleicht Bauchschmerzen macht von Jesus als König, dass es asymmetrisch ist. Zweite Frage, die man haben kann, hey, lädt dieses Bild nicht eigentlich zu Intoleranz ein? Man kann ja mal fragen, was kommuniziert dieses Bild eigentlich für Andersgläubige? Um es konkret zu machen, was würde passieren, wenn ich morgen auf den Marktplatz gehen würde, bei uns hier in Kirchdorf Süd oder mich vor das Luna Center stelle auf dem Marktplatz und ein großes Schild mitnehme? Ein großes Schild, auf dem steht, Jesus ist der König. Nicht nur so eine nette Ich-Botschaft, Jesus ist mein König, sondern der König. So haben es ja auch die Jünger gesungen. Ich befürchte mal, meine atheistischen Mitbürger oder meine muslimischen Mitbürger hier, die hätten so ein paar Fragen. Die wären wahrscheinlich irritiert und würden sagen, Moment, das klingt ziemlich genau danach, als würdet ihr hier einen Gottesstaat aufrichten wollen. Mit Jesus als König. Und ich hätte die Frage, was das eigentlich für mich bedeutet, der ich von mir nicht sage, dass Jesus mein König ist. Würdet ihr mich da bestrafen oder verfolgen oder was? Zweiter Punkt, wo sich das Bild sperrt. Es ist asymmetrisch und möglicherweise intolerant. Dritter Punkt, wo sich das Bild sperrt, bei dir vielleicht, bei mir. Es beißt sich ja massiv mit meinem Autonomiebedürfnis. Heißt, ich will als Mensch doch eigenständig sein. Ich will doch selber entscheiden in meinem Leben, wo es lang geht. Und da kommt Jesus und sagt, ich bin dein König. Und das ist in diesem Bild drin. Es gibt so ein altes Kirchenlied. Ihr kennt es vielleicht. Macht hoch die Tür macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich. Und dann in einer anderen Strophe, komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzenstür, dir offen ist, ach, zieh mit deiner Gnade ein. Und das ist ja in dem Bild drin. Jesus sagt, ich will der König sein, der in dein Leben, der in dein Herz einzieht. Und ich befürchte mal, wenn Jesus so als König in meinem Herzen wohnt, dass er da so bei meinen Lebensentscheidungen doch das eine oder andere Mitspracherecht haben möchte. Und ich befürchte, es ist nicht nur ein Mitspracherecht. Anderes Bild, wenn mein Leben ein Schiff wäre, geht Jesus nicht nur an Bord, sondern er übernimmt das Steuer. Und das beißt sich mit uns, die wir im Jahr 2022, nächstes Jahr leben, dieses Jahr noch 2021. Weil für uns ist ja Eigenständigkeit ein unglaublich hohes Gut, Selbstständigkeit. Und wenn Jesus sagt, ich bin der König, beißt es sich. Das wären jetzt drei Gründe, warum wir eigentlich Jesus nicht mehr als König haben müssten. Und dann könnte man konsequenterweise auch gleich das Lied Macht hoch die Tür aus dem Gesangbuch entsorgen. Was euch jetzt nicht überrascht ist, dass ich davon nicht ganz so überzeugt wäre. Weil es dennoch zwei Dinge gibt, die mich an diesem König faszinieren. Und weshalb ich von ganzem Herzen sage, ja, Jesus ist mein König. Und ich möchte es ehrlich gesagt nicht nur sagen, ich möchte es bejubeln. Und noch lieber möchte ich davon singen. Und noch lieber nicht alleine, sondern in einer großen Gemeinschaft und am liebsten ohne Maske. Und ich freue mich schon darauf, wenn das wieder geht. Und das wird gehen. Was begeistert mich an diesem Jesus? Zwei Dinge. Die eine Sache, die mich an Jesus begeistert, ist, dass er so eine ganz andere Art von König ist. Jesus kommt ja eben nicht, um einen Gottesstaat aufzurichten und Andersdenkende und Andersgläubige zu unterdrücken. Am Kreuz sehen wir, wie Jesus mit seinen Feinden umgeht, wie Jesus mit Andersdenkenden umgeht. Er betet für sie und bittet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, vergib ihnen. So geht Jesus mit Andersdenkenden um. Und kurz vor seinem Tod sagt er zu Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es geht ihm nicht darum, als König hier ein irdisches Gottesreich aufzubauen. Also keine Angst. Ihm geht es um was anderes. Und darüber bin ich so gestolpert, weil es das ist, was die Jünger besingen. Sie besingen, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König. Und dann singen sie weiter, Friede sei im Himmel. Friede sei im Himmel. Dazu ist Jesus gekommen, um Friede zu machen im Himmel. Wer ein bisschen bibelfest ist, der weiß, dass die Geschichte von Jesus mit einer ganz ähnlichen Formulierung losgeht. Als Jesus geboren wird und die Engel den Hirten auf dem Feld erscheinen, da singt am Ende der große Chor der Engel davon, dass Friede auf der Erde ist. Bei seiner Geburt singen die Engel vom Frieden auf Erden. Kurz vor seinem Tod singen seine Jünger vom Frieden im Himmel. Dazu ist Jesus gekommen. Dazu ist er geboren, gestorben, auferstanden, um Frieden zu machen zwischen Himmel und Erde. Das heißt, in Jesus macht Gott Frieden mit dir. Gott macht Frieden mit dir. Gott nimmt dir die Waffe aus der Hand, die du vielleicht in deiner Wut in den Händen hältst. Und er nimmt dich in den Arm. Und egal, was du auch getan oder verbrochen haben magst, Gott hat keinen Groll mehr gegen dich. Da ist Friede. Jesus ist der Friedenskönig, der in dein Herz kommt. Und das liebe ich an diesem Jesus. Das ist das eine, was mich an Jesus als König begeistert. Und das andere ist, ich würde es für mich so sagen, dieser König macht mich frei. Dieser König macht mich frei. Weil ich habe überlegt, steckt eigentlich noch was anderes in dem Bild vom König drin, als der, dem ich gehorchen muss. Also da steckt irgendwie auch da drin, ich will das tun, was Jesus sagt. Aber ich habe mich gefragt, ist da noch mehr drin? Und für mich sage ich so, weil Jesus mein König ist, bin ich frei. Weil ich so meine Zweifel habe, ob wir wirklich immer so frei sind und so eigenständig und selbstständig, wie wir uns das selbst gerne so denken. Weil es gibt doch so viel, was Macht über uns hat. Ob es der Chef ist, der ab und zu mal einen cholerischen Wutanfall kriegt und dir Dinge an den Kopf schleudert, die dir noch Monate später nachgehen und haften bleiben, Worte, die Macht über dich haben. Ob es eine Angst ist, die dich lähmt. Ob es, biblisch gesagt, Sünde ist. Weil Sünde ja nicht nur eine moralische Fehlentscheidung ist. Sünde ist ja eine Macht. Und ich bin mir sicher, dass ihr das kennt. Dass ihr eine Verhaltensweise habt an euch, ich kenne es von mir, die will man eigentlich nicht leben. Irgendwas Destruktives. Und man nimmt sich vor, ich mache das nicht mehr. Und dann erwischt man sich immer wieder dabei und ertappt sich dabei, wie man es trotzdem tut. Ich will es nicht und tut es trotzdem. Als ob diese Sünde irgendwie Macht über mich hätte. Und das ist es. Es gibt so vieles, was Macht über uns hat. Aber wenn Jesus mein König ist, wenn Jesus mein Herr ist, dann hat all dieses andere nicht das letzte Wort. Dann ist mein Chef am Ende nicht mein Herr, sondern Jesus ist mein Herr. Dann ist die Angst am Ende nicht die, die das letzte Wort hat, sondern Jesus hat das letzte Wort. Und dann ist die Sünde nicht die entscheidende Macht in meinem Leben, sondern Jesus Christus, mein König. Weil ich zu diesem König gehöre, bin ich frei. Und ich bin so dankbar, dass der sich nicht nur als Kanzlerkandidat um mein Herz bewirbt. Weil ich bin da nicht so richtig zurechnungsfähig als Wähler. Ich würde den wahrscheinlich gar nicht wählen. Vielleicht würde er bei mir nicht mal die 5%-Hürde knacken. Aber er zieht in mein Leben, in mein Herz ein. Und weil ich zu diesem König gehöre, wird er am Ende auch den letzten größten Herrn dieser Welt besiegen. Der Herr, dem keiner von uns ausweichen kann, dem Tod. Jesus wird stärker sein. Und davon erzählt die Geschichte, mit der ich diese Predigt enden möchte. Die Geschichte, in der die Steine schreien, weil das sagt Jesus ja am Ende, wenn diese schweigen werden, werden die Steine schreien. Heißt, Gott wird immer einen Weg finden, um die Botschaft von seinem Friedenskönig unter die Menschen zu bringen. Ein Freund von mir ist auch Pastor und war in den 90ern ein junger Vikar in einer Gemeinde. Und in dieser Gemeinde wurde nun ein alter Pastor in den Ruhestand verabschiedet. Heißt, Abschiedsgottesdienst, volle Kirche, die ganze Geistlichkeit, die hohe Geistlichkeit ist versammelt und der alte Pastor hält seine Abschiedspredigt. Und das Schöne ist, man hat da nichts mehr zu verlieren dann, er predigt ehrlich. Und er fängt an zu reden über Jesus. Er predigt auf der Kanzel von Jesus, der nicht auferstanden ist. Er sagt, Quatsch ist das. Das Grab ist voll gewesen. Jesus ist nicht auferstanden. Eine ganze Kirche schweigt. Keiner steht auf. Die hohe Geistlichkeit schweigt. Der alte Pastor sagt sein Amen und setzt sich hin. Mit einem hat er nicht gerechnet. Mit dem Kirchenmusiker, der noch so einen kleinen Programmpunkt hatte, nämlich Improvisation auf der Orgel nach der Predigt. Also setzt sich der Kirchenmusiker hin und fängt an, ein Geleier zu spielen, ein Gematsche, ein heilloses Durcheinander. Weil das so seine Art ist, den Inhalt der Predigt für sich zusammenzufassen. Und mitten in dieses Geleier hinein spielt er eine leise Melodie. Da, da, da, da, da, da. Und die Melodie wird immer lauter. Da, da, da, da, da, da. Für die von euch, die nicht ganz so gesangbuchfest sind, es ist die Melodie von dem alten Osterlied »Christ ist erstanden«. Die Melodie wird immer lauter und sie fängt an zu ringen mit diesem Geleier und Gematsche. Und sie ringen und ihr ahnt es, die Melodie wird immer stärker und behält die Oberhand. Der Kirchenmusiker zieht alle Register und er endet in einem lauten Crescendo mit einem »Christ ist erstanden«.